Die Mosaikwandgemälde mit den Sonnenporträts und Bildnissen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il wurden in verschiedenen Einheiten errichtet. Die Mosaikwandgemälde mit den Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il wurden im Hüttenwerk Munpyeong, Bezirk Gangwon. Die Mosaikwandgemälde mit den Bildnissen von Kim Il-sung und Kim Jong-il, die auf dem Feld fröhlich die wogenden goldenen Ähren betrachten, im genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieb für Gemüseanbau Daesong, Stadtbezirk Daesong, und im genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieb für Gemüseanbau Seumul, Stadtbezirk Ryokpo, und ein Mosaikwandgemälde mit den Bildnissen von Kim Il-sung und Kim Jong-il, die sich um die Versorgung des Volkes mit viel Fleisch und Eiern gekümmert hatten, in der Hühnerfarm Mangyongde in Pyongyang schön errichtet. Die Einweihungsfeier fanden in betreffenden Einheiten statt.